willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochentisch. Diesmal die Woche 18, 2013. Falsche Hoffnungen ist diesmal der Titel und das passt wieder mal für einige Newsmeldungen, die es gibt von dieser Woche. Und ich hatte diesmal überhaupt keine Probleme, genug Themen zusammenzutragen, die interessant waren für mich. Und deswegen fange ich auch gleich mal an mit der Electronic Frontier Foundation, ja, die EFF kurz, ja, die veröffentlicht ja regelmäßig, wer sich wie engagiert für den Datenschutz beziehungsweise wer die Rechte der Nutzer anerkennt. Und da gibt's dann solche Bewertungen mit Sternchen, ja. Die Schlusslichter sind Verizon, die haben nicht einen einzigen Stern bekommen. AT&T mit einem Stern, Apple mit einem Stern und Yahoo mit einem Stern. Und zwar wird das so vergeben, diese Sterne, einmal, ob beispielsweise die Firmen sich auch für die Privatsphärenrechte einsetzen, zum Beispiel im US-Kongress. Oder auch in Gerichtssälen, ja, ob diese auch eine Richtlinien klar ausschreiben, wie der Ablauf gehandhabt wird und auch ob ein Report erstellt wird über oder für die Transparenz zu wahren, das heißt, wo dann eben gesagt wird, was allgemein von den Regierungen angefragt wurde und auch, ob die Benutzer benachrichtigt werden bei Anfragen nach Daten von der Regierung. Das ist ja auch wichtig. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich das Wichtigste überhaupt. Und es ist unfassbar, dass hier nicht überall ein Sternchen ist, ja. Und zwar, dass es einen Beschluss braucht, einen Durchsuchungsbeschluss, wenn man so will, könnte man das übersetzen, ein Warrant sozusagen für den Content, den die Benutzer dort gespeichert haben, also beispielsweise für Cloud-Dienste. Amazon möchte es zum Beispiel nicht, Apple möchte es nicht, AT&T möchte es nicht, Comcast möchte es nicht haben. Die geben einfach anscheinend einfach so die Daten raus, wenn die Behörde anfragt, ohne dass überhaupt ein Beschluss feststeht, ja. Also da kann man gleich sagen, weg, da geht man am besten nicht hin mit den Daten. Ne? Dropbox hingegen ist relativ stark, was das betrifft. Ja, die haben glatte 5 Sterne bekommen, 5 von 6 Übungen. Erstaunlicherweise Facebook möchte zumindest, hat 3 Sterne bekommen, möchte zumindest ebenfalls einen Beschluss haben, ja, einen Beschluss, dass die Daten eben überhaupt eingesehen werden dürfen, ja, und auch, es wird auch klargestellt, was eben, welche Richtlinien es dafür gibt für solche gesetzlichen Zugriffe und setzt sich auch im Kongress für die Benutzer ein. Leider nicht vor Gericht auch. Das macht beispielsweise Google. Ja. Google hat ebenfalls 5 von 6 Sternen bekommen. Das Einzige, was da fehlt, ist, ob eben die Benutzer mitgeteilt bekommen, ja, ob Daten angefragt wurden über die eigene Person. Und das ist offenbar nicht ganz klar. Nach Aussage von Google kann man das zweideutig machen. Ja, die haben da gesagt, ich tue es mal nicht übersetzen, damit es keine Übersetzungsfehler gibt. We notify users about legal demands when appropriate, unless prohibited by law or court order. Ja, also grob übersetzt, ja. Also man wird Benutzer informieren über rechtliche Anforderungen, wenn es angemessen ist. Ja? Außer wenn es verboten ist durch das Gesetz oder durch richterliche Anordnung. Beispielsweise alle Zugriffe, die über die Home Security laufen in den USA, beziehungsweise auch über die das FBI zwecks Terrorbekämpfen, das darf nicht genannt werden, das darf auch teilweise nicht in Statistiken auftauchen. Ist schon sehr, sehr komisch, ja. Das lässt immer wieder so ein ganz dunkle Vorahnung kommen. Ja. Aber hier ging es der EFF hauptsächlich um den Zusatz, wenn angemessen. Ja. Und das war dann eben ein Grund dafür, diesen Stern nicht zu vergeben. Ja, also ansonsten, Google ebenfalls verlangt einen Beschluss, einen Gerichtsbeschluss. Google veröffentlicht diese transparenten, das ist immer so blöd zu übersetzen, ja, veröffentlicht eben Reports um das Reportagen, um eben da zu zeigen, ob Anfragen stattgefunden haben oder nicht und inwiefern. Und man weist auch die Benutzer in den Richtlinien auf eventuelle Zugriffe gesetzesmäßig hin. Und man kämpft für die Benutzer in Gerichtssälen, für die Rechte der Benutzer in Gerichtssälen. Und man setzt sich auch im US-Kongress für diese Rechte der Benutzer ein. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Übrigens, es gab auch zwei Firmen, die tatsächlich die maximale Anzahl von Sternen bekommen hat. Also besser geht's da nicht mehr laut EFF. Das war einmal sonic.net. Das ist ein Webhoster und Internetbetreiber in den USA, wenn man nicht viel Mist anfangen kann. Und Twitter. Ja, tatsächlich Twitter. Und es wurde auch zum Beispiel gerade eindrucksvoll demonstriert, dass Twitter auch in den Gerichtssälen für die Benutzer streitet mit dem Fall. Wie diesen Occupy Tech, ja, und da wurden Auskünfte verlangt, relativ banale Auskünfte. Da ging es wohl auch Twitter um prinzipielle Fragen. Leider wurde dann in der letzten Instanz Twitter dazu gezwungen, Daten herauszugeben über diesen betreffenden Herrn. Und da blieb halt Twitter nichts mehr anderes übrig. Ja, gegen Gesetze dürfen die halt nicht verstoßen. Und deswegen können die auch nicht sagen, nein, wenn das Gericht entscheidet, doch muss. Ja. Gut. Ansonsten Verizon, Schlusslicht, keinen einzigen Stern. Wow. Und auch Yahoo glänzt hier nicht. Nur ein Stern, dass es sich auch in Gerichtssälen einsetzt dafür. Komischerweise nicht mal bei anderen Gelegenheiten, also nicht nur im Kongress etc. Also ist schon sehr, sehr komisch. Deswegen ist die Tabelle ganz interessant von dieser Electronic Frontier Foundation. Who has your back heißt das, ja. Verlinkt in den Show Notes, ja. Ja, der BlackBerry CEO, ja, der hat gesagt, dass Tablets in 5 Jahren bedeutungslos sind, ja. Böse Zungen behaupten, dass BlackBerry in 5 Jahren bedeutungslos ist. Aber nichtsdestotrotz muss ich eigentlich sagen, dass ich dem Gedankengang von diesem BlackBerry CEO, das ursprünglich ja mal RIM hieß, diese Firma, und da muss ich sagen, ich kann dem folgen. Ja, nur denke ich, dass er hier das falsche Format auf dem Kieker hat. Also ich denke, dass nicht die Tablets in 5 Jahren bedeutungslos sind, sondern dass eher die Smartphones in 5 Jahren bedeutungslos sind. Warum? Smartphones können und werden ja immer mehr ersetzt durch andere Geschichten. Ja, mittlerweile ist es sogar so, dass Smartphones weniger, jedenfalls bei den Kernnutzern, weniger fürs Telefonieren benutzt werden als für alle anderen Sachen, Internetzugänge und so weiter. Jetzt kommen Google Glasses auf den Markt, ja, verschiedene Uhren sollen da auf den Markt kommen, die Smartphones quasi ersetzen, so dass man im Prinzip ja nur noch ein relativ einfaches Handy braucht oder eine Box sogar, das eben die Verbindung ins Internet ermöglicht. Und ich denke, dass die Gefahr, dass eben zum Beispiel sowas wie Google Glasses die Smartphones ersetzt, größer ist, als dass ein Tablet ersetzt. Was macht man am Tablet? Und man tut zumindest noch so halb versuchen, was daran zu arbeiten, ja, was zu machen. Oder man möchte Seiten, Webseiten sehen im großen Format oder vor allem auch, ja, und das werden wieder viele sich wundern, aber es ist nun mal so, der Motor allen Fortschrittsspiele, ja, einfach auf dem Tablet größer, besser anzusehen als auf den Smartphone-Displays. Und deswegen sehe ich jetzt hier nicht wie eine Brille, eine Datenbrille oder eine Uhr, die Smartphones, die Tablets in Gefahr bringen soll. Wohl aber die Smartphones, weil nach der zweiten, dritten Generation von diesen Geräten, sei es jetzt Datenbrillen oder eben Uhren oder was auch immer dann genutzt wird, ja, das sehe ich eigentlich schon eher die Gefahr, dass man hier nichts mehr aus der Tasche rausholen will, ja, zum draufgucken, sondern dass man das einfach in seiner Google Glass oder auf der Uhr eingeblendet sieht und muss das Handy dann gar nicht mehr rausholen. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann, wie gesagt, so Datenboxen mit GSM-Empfang, beziehungsweise GSM sage ich natürlich UMTS, ja, oder LTE-Empfang, über die man auch telefonieren kann, aber das gesteuert wird von einem externen Gerät, wie eben zum Beispiel einer Brille oder einer Uhr, so dass man im Prinzip das Kästchen irgendwie in seinen Rucksack oder in seine Tasche tun kann und muss das nie mehr anfassen. Da sehe ich dann schon eher die Veränderung. Aber die Tablets können jedenfalls mit der normalen mobilen Technologie eben nicht ersetzt werden. Noch nicht mal ein Handy kann ein Tablet voll und ganz ersetzen, weil das die Anforderung an ein Tablet eben ist, ein bisschen größerer Bildschirm, ja, und für, ja, wenigstens den Versuch noch zu arbeiten. Ja, das ist auch immer wieder der Irrtum, dass man denkt, am Anfang haben das viele gedacht, Laptops oder Desktop-Computer werden abgelöst durch Tablets. Das wird auch nicht so passieren, ganz einfach, weil zum vernünftigen Arbeiten braucht man eben ein Gerät, das andere Anforderungen erfüllt als ein Tablet. Die Tatsache natürlich, dass eventuell mehr Tablets verkauft werden in Zukunft als Computer, normale Desktops oder Laptops, das ist ja nur deswegen so, weil es sich eben dann halt herausstellt, dass die Mehrzahl der Menschen ja keinen Computer braucht für das, was sie tun, weil sie einfach nicht kreativ tätig sind, weil sie einfach nichts erschaffen müssen, weil sie einfach nicht zwei Seiten Text schnell tippen müssen oder von irgendwoher blocken müssen. Viel Spaß, wenn die das mit dem Tablet probieren. Dann muss man auch wieder eine Tastatur mitschleppen ans Tablet. Und hier die Bedienung mit der Maus, zack, zack, zack, also tut mir leid, das geht wesentlich schneller auch, ja, wenn man so eine Oberfläche eben hat und Daten verwalten muss und so weiter. Aber das müssen eben viele Leute nicht haben. Die wollen ein bisschen im Internet surfen und dann reicht eben ein gutes Tablet aus. Ja, und das ist eben der Grund dafür. Dennoch ist es hier gewagt, eben so die Tablets anzugehen. Von dem CEO da, weil es eben nicht das Ziel ist von den neuen Technologien, die momentan auf dem Markt sind. Ich weiß nicht, welches Gerät denn für die Casual-User, ja, die es ja jetzt offenbar auch beim Internetsurfen gibt, ja, was für Technologie da die Tablets ablösen soll. Zurück zum Computer wird es garantiert nicht passieren, für die Leute, die gar keinen Computer brauchen. Gut, Chrome-App für Google Keep ist jetzt verfügbar, eine Chrome-App mit Offline-Funktionalität. Das ist auch ehrlich gesagt das Einzige, was diese Chrome-App an Vorteil bietet gegenüber der Web-Oberfläche. Ansonsten ist die nämlich voll identisch. Aber die Möglichkeit eben hier die Sachen offline zu speichern, mag für manche interessant sein, die eben nicht immer mit dem Netz verbunden sind. Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber wenn man vielleicht unterwegs mit dem Laptop ist und keinen UMTS-Stick dabei hat oder kein Bluetooth-Tethering mit dem Handy machen möchte, Vielleicht ist da dann sinnvoll, dass man eben hier auch Notizen ablegen kann und aufrufen kann, die offline arbeiten. Ja. Also das ist vielleicht interessant. Ja. Auf jeden Fall hat man da das Gefühl, man kommt immer an seine Notizen ran, ja, und muss eben nicht auf eine Online-Verbindung angewiesen sein, sozusagen so intern eine kleine Beruhigung. Ja. Es ist dann so, wenn man hier eine Notiz erstellt und ist offline, dann werden die halt lokal gespeichert und sobald eine Internetverbindung vorhanden ist, wird dann eben das synchronisiert mit dem Netz. Also Google Keep auch hier jetzt mit einer Sache. Ich habe übrigens so das so gemacht, ich habe mir diese Google Keep Chrome App, die also wie gesagt als App für den Chrome Browser ist, die habe ich mir als separates Icon in die Ubuntu-Oberfläche links auf der Unity Bar da drauf gemacht und kann es jetzt also unabhängig von dem Chrome hier öffnen und nutzen. Normalerweise muss man ja den Chrome öffnen, dann kann man in diese Google Keep App da reingehen. Ja, das muss man aber wie gesagt so dann nicht mehr machen, sondern das geht dann auch direkt über die Oberfläche. Gmail hat jetzt eine automatische Terminerkennung und ja, so ganz perfekt mit dem deutschen Format, ja, geht es natürlich mal wieder nicht, ist ja klar. Aber immerhin, es gibt mal den Ansatz, wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Wenn also zum Beispiel in der E-Mail steht, 6 Uhr am Freitag, ja, könnten wir uns sehen, ja, dann könnte das zum Beispiel vorgeschlagen werden. Brauchen wir nur 6 Uhr am Freitag anzutippen. Dann kommt so ein Requester, wo man ein paar Sachen einstellen kann, ja. Und dann kann man das einfach per Mausklick in den Google-Kalender eintragen lassen. Hätte ich schon oft gebraucht. Gut, dass es jetzt vorhanden ist, so dass man eben jetzt die Termine viel leichter noch eintragen kann in seinen Kalender. Nur in Englisch. Tja, die Deutsche Welle machte eine Veranstaltung anlässlich des Tages der Pressefreiheit und die internationalen Blogger dort haben sich also positiv und zuversichtlich gezeigt, dass eben Zensur nicht überhand nimmt, also im Kampf da gegen die Zensur. Und ich habe das Erste, was ich da gedacht hatte darüber, na, wenn die sich da mal nicht täuschen. Man hat das so einfach so schnell gesagt. Ich finde ganz und gar nicht, dass die internationalen Blogger hier sich zurücklehnen können. Ja. Das mag zwar sein, dass es in Ländern wie China oder Irak und so weiter mittlerweile, ja, sage ich mal, Möglichkeiten gibt, die staatliche Zensur zu umgehen. Ja. Nur einmal kann es ja nicht sein, dass die technische Möglichkeit als Beruhigung genommen wird. Ja, man kann das ja nicht zensieren, das ist technisch nicht möglich. Ja, das reicht aber eben nicht, ja, finde ich. Es muss nie, meiner Meinung nach ist es, darf es nicht erforderlich sein, technisch so zu tricksen, damit man einer Zensur entgehen kann. Ja. Und gleichzeitig sind in Ländern wie auch in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, ganz, ganz wenig momentan in den USA, aber da ist es noch sage ich mal, noch relativ sicher. Nur gerade hier in Deutschland wird das Netz immer enger gemacht, ja, und wir sind hier auf dem Weg hin zur Zensur, während vielleicht einige andere Länder eher weg von der Zensur gehen. Und das ist doch schon ziemlich bedenklich, ja. Gerade die Woche wurde wieder was darüber gesagt, da werde ich gleich nochmal dazu kommen, wegen dem Zugriffe auf Passwörter von Regierungsstellen, ja, von der Polizei beispielsweise. Das geht so nicht, aber da komme ich gleich nochmal dazu. Nur, jetzt machen wir mal das, mein Lieblingsthema, was ich immer sag, ja. Also ein kommerzieller Blogger, da muss bei uns ein Impressum drauf haben. Damit macht er sich natürlich zum Ziel von allen möglichen Leuten, ja, gerade zum Beispiel Politblogger, ja, die machen sich dann zum Ziel von verschiedenen Gruppierungen. Aber auch andere Sachen sind da dabei, wo man eben überlegen muss, ob das nicht eine Zensur durch die Hintertür ist. Natürlich gibt es keine staatliche Zensur in dem normalen Bereichen, ja, in den normalen Bereichen. Es grenzt allerdings, oder es kreuzt sich sowas schon mit Sachen wie zum Beispiel, wenn es um Jugendschutz geht. Ja, da sind die Risiken kaum noch zu überblicken. Ja, und ruckzuck hat man da eben Probleme. Ganz schlimm auch die Abmahnanwälte, die hier ihr Unwesen treiben und eben durch eine ungewollte, bestimmt ungewollte Wand der Angst, die da dem Blogger entgegenkommt, so manchen Post schon verhindert haben im Vorfeld, ja. Und auch die Regierung geizt nicht mit Androhung von Strafe, ja, für verschiedene Äußerungen im Netz. Und das lässt eben viele Leute vor dem Bloggen zurückschrecken. Es mag zwar sein, dass es immer welche gibt, ein paar, die dann trotzdem das machen, sich dem Risiko aussetzen und wenn die genug Rückhalt haben in der Netzgemeinde, dass die das dann auch ausfechten können über die Hunderte von Blogger, die hohe Strafen zahlen müssen für das, dass sie ihre Meinung geäußert haben. Ja, da hört man eben nichts, weil es die Netzgemeinde nicht interessiert, wenn ein kleiner Blogger mit, was weiß ich, 5, 6 Einträgen auf seinem neuen, superschönen Blog auf einmal Probleme kriegt zu einer Firma, weil er ein Bild eingebunden hat, das er irgendwo gefunden hat, ja, und so weiter und so weiter. Klar, ich meine, das ist rechtlich, ist das schon klar. Ja. Nur, ich meine, hier muss auch ein gewisser Schutz bestehen. Nicht gegen jetzt Urheberrechtsverletzungen, das ist wieder andere Geschichten, nur die Sachen müssen eben verhältnismäßig sein. Wenn ich meine Adresse veröffentlichen muss, die private Adresse als Blogger, ja, nur damit sich eine Firma sicher fühlen kann, dass die ein Bild auf dem privaten Blog findet und ich riskiere damit meinen Datenschutz, ja, dann kann das irgendwo nicht verhältnismäßig sein. Und wie gesagt, schlimmer ist es noch bei Bloggern, die im politischen Bereich bloggen, ja. Die können die Rechnung dann nicht der Regierung zuschicken, weil die ja verlangt, dass ein Impressum auf dem Blog war, wenn hier die ein oder andere Gruppierung die Tür nachts eintritt und einen bedroht. Ja. Also es ist schon ziemlich gewagt hier zu sagen, dass es keine Zensur mehr gibt. Vielleicht gibt es keine öffentlich zugegebene Zensur, aber eine Zensur durch die Hintertür wird ja ständig weiter und weiter forciert, so dass hier der nächste Schritt war, ja gut, wie kann man die Nutzer denn haftbar machen dafür? Ja, was machen wir denn da? Wir müssen an die Passwörter von den Benutzer rankommen und tatsächlich ist das jetzt durchgegangen. Im Bundesrat, der lässt jetzt den Zugriff auf Passwörter und IP-Adressen zu, auch dynamische IP-Adressen, und mit richterlicher Genehmigung kann man eben auch dann auf Pins, PUCs oder Passwörter von Telekommunikationsdiensten zugreifen. Damit wird auch gemutmaßt, dass eben davon auch Facebook und Twitter betroffen ist. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Wir haben es ja eben von der EFF schon gehört. Da bin ich mal gespannt, ob Google wirklich hier die Daten eines Benutzers herausgeben wird, das Passwort eines Benutzers herausgeben wird, einfach so. Das kann ich mir fast schon nicht vorstellen. Google ist bekannt dafür, dass sie nicht einfach so einknickt vor den Regierungen. Da muss schon einiges passieren. Aus China hat sich Google ja sogar zeitweise zurückgezogen, wegen verschiedenen Sachen. Und deswegen denke ich, da wäre es noch unwahrscheinlicher. Aber dennoch ist es einfach nicht... Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt so ein Gesetz durchbringen kann. Ja, das Passwort ist im Informationszeitalter das Wichtigste, ja, was der Benutzer im Internet hat. Das ist sein Schutz, das ist seine Versicherung und die darf jetzt von der Regierung ausgespäht werden. Also ich weiß nicht, man muss da schon der Regierung ziemlich großes Vertrauen entgegenbringen, ja. Denn ansonsten taucht eben mal vielleicht, da ist jetzt wieder Verschwörungstheorien und total an den Haaren herbeigezogenes Szenario, da ist dann auf einmal so vielleicht ein Regierungsgegner oder so jemand, der die Polizei schon länger auf dem Kieker hat, da tauchen dann auf einmal so Sachen in dem sein Account auf, ja. Ihr versteht, also ich meine, man hat ja keine Kontrolle mehr, ja, dann hat derjenige das Passwort, da hat die Polizei oder irgendwie die Regierung oder die Strafverfolgungsbehörde oder sonst irgendwas hat die das Passwort, loggt sich da ein, legt da irgendwelche Daten ab und dann heißt hier, ne, da, das sind die Daten, ja, wir haben es ja gewusst. Ja. So geht das. Also ich finde das unmöglich. Ja, das sollte man sich mal überlegen. Und da muss man schon der Regierung ziemlich vertrauen. Da hoffen wir, dass nie eine andere Regierung mal drankommt, die sich dann legal, ja, auf solche Gesetze berufen kann und dann Schindluder damit treiben kann. Ja. Also ich finde, das ist sehr, sehr schlimm. Es ist allerdings noch eine Verfassungsbeschwerde angekündigt worden. Und deswegen ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber momentan ist das Gesetz quasi beschlossen. Und dass es so weit überhaupt kommt, das zeigt eben auch, dass die Blogger sich überhaupt nicht auf irgendwelchen Lorbeeren sich ausruhen können, ja, und dass hier die Blogger in europäischen Ländern sicher sind. Das halte ich hier gerade angesichts von diesem letzten Gesetz, das hier beschlossen wurde, für nicht korrekt, nicht richtig, diese Aussage. Und da muss man aufpassen. Da sollten wir uns lieber auf die Hinterfüße stellen, jetzt was dagegen unternehmen, bevor es zu spät ist. Ich kann's nicht begreifen, dass es erlaubt ist, Passwörter von Benutzern anzufragen, auszuspähen, beziehungsweise Zugriff auf diesen Account zu erlangen. Das geht über jegliches Verständnis meinerseits hinaus. Google Plus hat 359 Millionen aktive Nutzer. Damit ist Twitter bereits abgehängt und marschiert Richtung Facebook. Business Insider hat diese Nachricht gepostet, den Artikel. Und dort schreibt Thomas Watkins von der Agence France Presse, dass eben Google Plus jetzt so nah aufgeholt hat. Weil man es eben sehr schwierig kontrollieren kann, 359 Millionen aktive Benutzer. Es ist in weitaus mehr Accounts übrigens angemeldet, als hier diese Zahl aktive Benutzer ausweist, ja. Zum Vergleich, Facebook hat 701 Millionen momentan aktive Benutzer, also knapp 700 Millionen aktive Benutzer, und Zuckerberg sagt da immer etwas von mehr als einer Milliarde Accounts, ja, aktive Accounts. Also da gibt es nochmal deutliche Unterscheidungen zwischen aktiven Accounts und aktiven Benutzern und hier spricht eben wird hier jetzt von Global Web Index gesprochen, von 359 Millionen aktive Nutzer auf Google Plus. So, Also Google Plus ist hier schon vor Twitter, ja, was eben aktive Nutzer vorausgeht. Ich weiß, die Kontroversen sind da immer sehr, sehr groß, weil es die Leute einfach nicht begreifen wollen, nicht begreifen können, weil wenn ihnen eben Google Plus nicht gefällt, ja, oder die ihre Sandkastenfreunde nicht bei Google Plus finden, ja, dann können die sich nicht vorstellen, dass es eben so viele Benutzer gibt. Aber das Problem ist, dass die Benutzer bei Google Plus wohl in eine andere Sparte fallen, ja. Und ich weiß, das hört sich jetzt elitär an, es tut mir furchtbar leid, aber es ist mal so, ja. Ich habe es mal irgendwo gelesen im Internet, Facebook, die Freunde, die man hatte, aber eigentlich gar nicht mal so, oder na, wie war das, die Schulfreunde, die man eigentlich noch nie als Freunde haben wollte, ja. Und bei Twitter sind es gar keine Freunde, sondern nur Bots. Und bei Google Plus sind es dann die Freunde, die man in der Schule immer gern gehabt hätte, ja, und auch jetzt gerne hätte als Freunde. Ja? Sprich, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ja, Entschuldigung, ich werde es auch gleich nochmal relativieren. Sozusagen die geistige Elite ist bei Google Plus, ja, und die Unterschicht, die krebs bei Facebook rum. Tut mir leid, furchtbar, ich weiß, es ist furchtbar und das ist auch total verallgemeinert und es stimmt auch so nicht. Ja, natürlich gibt's auch super intelligente Leute, ja, wo ich gerne mit denen mithalten würde, ja, und in denen ihren Bereichen tätig sein werde, ja, die auch auf Facebook sind, natürlich, um Himmels Willen, ja. Aber wenn man so allgemeiner Trend sieht, ja, so was so auf Facebook gelabert wird, ja, und was so auf Google Plus gelabert wird, dann ist es bei Facebook halt hauptsächlich Katzenbilder und Essen, ja, und bei Google Plus dann her so wissenschaftliche Themen, Computertechnik und so weiter, ja, Themen, die eben für eine ganz andere Gruppe von Menschen relevant sind. Und vielleicht, wenn einer halt dann, was weiß ich, neue Fashionbilder sieht, gibt's zwar auch bei Google Plus, aber halt nicht in dem Ausmaß, wie man das eben dann bei Facebook sieht. Ja. Ja, so ist das nun mal. Ja. Aber dennoch gibt's halt eben genug Benutzer. Auch der Mainstream-Markt wird ja momentan immer stärker angezapft mit Google Plus und deswegen eben diese hohe Zahl. Ja. Und wer seine Freunde nicht findet bei Google Plus, das sollte vielleicht mal überlegen, ob er die falschen Freunde hat, ja? Und das da relativiere ich es nicht mehr. Ja, da bin ich nämlich tatsächlich der Meinung dazu. Glücklicherweise habe ich keine Probleme, meine wichtigen Bekannten auf Google Plus zu finden. Ja. Und wer nur einen Facebook-Account hat, sorry, der kann halt mit mir so nicht mehr sprechen, weil ich den nicht mehr aktiv kontrolliere. Ich habe aber zum Beispiel ebenfalls einen Facebook-Account, ja, weil irgendwo muss ich ja noch meine Posts schreiben, ja, also verlinken, ja, um dann eben noch Klicks zu bekommen. Ne? Also mehr Klicks zu bekommen. Klicks bekomme ich hauptsächlich sowieso jetzt über Google Plus, aber ja, solange es noch 5 Klicks gibt, ja, von Facebook, dann werde ich das auch noch auf Facebook posten. Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Aber es ist schon lange nicht mehr die Plattform, die mich interessiert, ja, und die ich aktiv da pflege und so weiter. Ja. Cityville mache ich noch über Facebook. Ja. Fertig. Ja, damit komme ich dann auch zum nächsten, damit zu tun hat. Nämlich, letzte Woche hatte ich ja mit Freude darüber berichtet, dass es jetzt möglich ist, Kommentare bei Blogs über Google Plus einzubinden. Das heißt, man kann jetzt einfach per Mausklick festlegen, dass Google Plus und Blogger-Kommentare eins werden. Ja. Und da hat sich ein langer Internetbekannter, ja, langjähriger Internetbekannter, der Henning Schmidt, ja, der hat sich da zu Wort gemeldet und hat einen Post dazu gemacht, wie Google eine an sich gute Idee zerstört. Ja. Und da sind ein paar Kontroversen aufgetreten. Die Frage ist natürlich klar, also ich sag's mal so, er spricht von einem Ghetto. Google sperrt seine Blogger ins Google Plus Ghetto. Also zunächst mal, das hat mich ein bisschen schockiert. Also ich finde es nicht korrekt, ja, Google Plus als Ghetto zu bezeichnen. Wenn, dann wäre auch Twitter ein Ghetto und Facebook wäre ein Ghetto und überhaupt. Und die Tatsache, dass in einem Ghetto vielleicht mehr Leute wohnen als in einem anderen Ghetto, das macht das Ghetto nicht besser, ja. Also das ist schon, nee, also das ist nicht so optimal, ja. Der Vergleich ist nicht gut. Deswegen gehe ich auch gleich wieder weg von diesem Wort. Aber generell ist natürlich die Sache so. Klar, es gibt Blogs, da kann man anonym kommentieren. Das geht hier so natürlich nicht. Ja? Wenn man also auf Google Plus Comments umschaltet, dann kann man nicht mehr Benutzer anonym kommentieren lassen. Ja? Dann, ja, was gibt's denn dann eben als weitere Möglichkeiten? Entweder meldet man sich an bei dem jeweiligen Blog. Ja, das heißt, im schlimmsten Fall für jedes Blog eine eigene Anmeldung. Sehr, sehr blöde für die Benutzer. Ja, jede Menge Passwörter oder man nimmt überall das gleiche Passwort. Ist ganz schlechte Idee, weil dem Blogbetreiber muss man erstmal vertrauen können. Ja, und bei einigen Blogsystemen, blogger.com geht das natürlich nicht, aber bei einigen Blogsystemen ist es halt so, dass der Administrator an die Passwörter herankommt und dann eben sich unter auf anderen Blogs mit dem Benutzer seinen Account-Daten einloggen könnte. Ja, ist auch schon mal passiert. So, dann gibt es eben die Möglichkeit, sich über Twitter anzumelden oder eben auch über Facebook anzumelden. Ja, aber man braucht eben bei diesen Firmen entsprechend einen Account. Die Tatsache, oder was heißt die Tatsache, die Aussage, dass eben, ja, dass zum Beispiel mehr Leute einen Facebook-Account haben als einen Google Plus-Account und deswegen ist es eben schlecht, Google Plus als Comment-System zu benutzen und gut eben dafür auf Facebook-Login zu setzen, das kann ich so nicht gelten lassen. Erstens gibt es die Möglichkeit natürlich mit Widgets weitere Blog- oder Kommentarsysteme einzubinden, ja, Discus ist ja auch zum Beispiel ein Kommentarsystem, das von einigen Blogs verwendet werden. Dann braucht man einen Discus-Account oder man tut sich bei Discus über Facebook oder eben auch über Google Plus anmelden. Ja? Und dann kann man eben kommentieren. Fakt ist, man muss sich irgendwo anmelden. Ja? Und ich finde, es ist, wenn jemand kommentieren will, und man entscheidet sich im Blog, dass eben nur angemeldete Benutzer kommentieren können und nicht eben anonym, dann finde ich, ist es nicht mehr abwegig, von einem Benutzer zu verlangen, einen Google Plus Account zu erstellen, zumal er auch so einen Account erstellen kann, unabhängig davon, ob er schon einen Google Account hat oder nicht. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Bedenken hat und das alles komplett getrennt haben will, ja, dann kann er sich als auch Max Mustermann oder was weiß ich, ja, anmelden mit einem Google-Account, auch wenn er schon 4 Google-Accounts hat, ja, und da dann eben Google Plus für die Kommentare zu nutzen, ja, ist kein Problem. Ist immer noch besser, als wenn man sich bei einem Blog separat anmelden muss, quasi für den Blog anmelden muss, ja. Also bleibt nur noch eben als Alternative Discus und Twitter und Facebook eben. Und wie gesagt, die Tatsache, dass eben bei dem einen oder anderen Dienst vielleicht mehr Leute sind als bei dem anderen, das, tut mir leid, das ist so vielleicht für einige Blogs relevant, ja, aber generell muss ich das nicht unbedingt als Nachteil sehen. Also tut mir leid, bei mir werden sowieso, die Leute kommentieren sowieso nur noch bei mir auf Google Plus, meine Posts, ja. Auf Facebook nix, auf Twitter nix, das geht nur noch über Google Plus, ja. Und ich habe da deswegen auch mit einer Sekunde überlegt, ob ich da jemand ausschließe, weil, sagen wir mal, 90% von allen Kommentaren, die jemals auf meinen Blogs gemacht wurden, ja, die kommen von Google Plus. Und das, obwohl es Google Plus ja erst so kurz gibt. Und ich blogge ja schon Ewigkeiten. Das muss man sich mal vorstellen. Von daher keine Bedenken. Zweitens denke ich, kann man schon den Benutzer zumuten, ein unabhängiges Google Plus Account zu erstellen, wenn man dann eben nicht mit seinem normalen Google Account reingehen kann. Übrigens, wer einen Google Account hat, hat auch einen Google Plus Account in der Regel. Ja, das lässt sich kaum noch vermeiden, weil Google ist gleich Google Plus. Ich sag's immer wieder: Google ist gleich Google Plus. Wer sich Google Plus verweigert, der verweigert sich Google, und dann kann er eben auf meinem Blog nicht mehr kommentieren, weil mein Blog eben bei Google ist. Das Blogger.com gehört Google, und damit ist gut. Ja, ich zwinge niemanden zu kommentieren. Ja, im Gegenzug werde ich mich natürlich auch nicht zwingen lassen, mich oder hier den Leuten zu ermöglichen, sich mit Facebook anzumelden. Denn so viele Leute auch gegen Google Plus sind, so bin ich halt gegen Facebook, und ich will Facebook eigentlich auf meiner Seite schon nicht mehr haben, eigentlich, ja. Und deswegen ist es okay. Von daher kann ich das Ganze, ich finde ich überbewertet, ja, und kann es nicht ganz so nachzuvollziehen. Und wie gesagt, also das mit dem Ghetto, das finde ich schon gar nicht so gut. Im Prinzip ist jedes Social Network dann ein Ghetto, und also gut, ne? Deswegen gut, lass es mal damit bewenden. Ja, bei mir bleiben die Kommentare, Google Plus Kommentare, das ist die genialste Erfindung, und da warte ich schon sehr, sehr lange drauf, bis es endlich möglich ist. Endlich sind die Kommentare von meinen Posts wieder in meinen Blog gelandet. Ja. Und wie gesagt, wer will, kann ja auch noch zusätzlich per Widget in dem Blog zum Beispiel die Facebook-Kommentare oder Diskus-Kommentare etc. einblenden, zusätzlich zu den Google Plus-Kommentaren. Das scheinen die Neinsager immer so schnell zu vergessen. Ja. Also wer Angst hat, eingleisig zu fahren, der kann sich Kommentarsysteme voll knallen, wie er will. Kein Problem. So, PS4 habe ich noch als letzte Meldung. Die ist optimiert. Und tatsächlich, ich habe heute mal keine witzige Meldung zum Schluss. Weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Aber ich habe diese Meldung von der PS4 gesehen. Wird noch ein bisschen dauern, bis die kommt, ja. Aber die PS4 wird weiter optimiert, während hier die Presse alle möglichen Kram schreibt. Und da gab es jetzt zum Beispiel so ein kleines Interview mit Mark Cerny, und der hat hier einiges herausgelassen über die PS4, über das Chipdesign beispielsweise. Ja. Eine 8-Kern-CPU von AMD wird's tun. Ja. Und die GPU, die Graphics Processing Unit, ist eine ATI Radeon. Ja. Also ist schon interessant hier, dass Sony auch sein System komplett von Nvidia und Intel, komplett auf Intel und Nvidia verzichtet und hier alles mit AMD macht. ATI gehört ja auch zu AMD. Und für die GPU, da gibt es eben ein paar besondere Schmankerl. Auch wenn einem jetzt die Daten nicht unbedingt umhauen, ja, und eher so in den, ja, sagen wir mal, in den jetzigen guten Gamer-PCs rangiert, ja, und PS4 dauert ja noch ein bisschen, bis er rauskommt. So macht's eben die Kombination von beiden aus. Beispielsweise werden 8 GB GDDR5 RAM verbaut werden, die sowohl vollständig von der CPU als auch von der GPU benutzt werden können. Ja. Damit extrem schnelles RAM, so wie man es gewohnt ist von einem dedizierten RAM für eine Grafikkarte, können die 8 GB theoretisch voll genutzt werden, ja, zusammen mit der CPU. Und damit ist es natürlich ein Wahnsinn, was hier der GPU zur Verfügung steht. Dann wird auch mit speziellen Systemanfragen gearbeitet, ja, die es eben ermöglichen, wie bisher zum Beispiel 2 Anfragen bis zu 64 Anfragen zu bearbeiten, sogenannte Computes. Und da wird eben die GPU, die wie gesagt normalerweise eher so im Mittelfeld liegt, dann zu einer richtigen Furie, ja, und kann dann eben viel, viel leisten. Natürlich muss man auch sagen, für die Leute, die jetzt sagen, ja, aber mein PC, der dann rauskommt, ja, der ist ja dann viel, viel schneller. Die Grafikkarte ist viel besser, ja. Und wenn man jetzt eben die Daten so sieht, dann kriegt man diese Daten auch mit einer 150 € Grafikkarte jetzt schon, ja. Aber das eben das Zusammenspiel, die Abstimmung der Hardware, und diese besonderen Fähigkeiten, die eben hier implementiert wurden, machen es dann eben sehr einfach für die Entwickler, hier die Daten oder die Leistung auch komplett herauszuholen. Sie können sich komplett auf diese Kombination verlassen, an Chip setzen und damit geht da die Post ab. Ja, das sieht man ja auch schon bei den Spielen in PS3 immer noch ordentliche Leistung zu bieten, ja, bei den Spielen. Und hier Battlefield 4 beispielsweise wird auch noch auf der PS3 erscheinen. Und da kann man sich vielleicht schon mal ausrechnen, dass es überhaupt kein Problem sein wird, Sachen, die besser sind, die nach zum Beispiel Battlefield 4 kommen, auch auf der PS4 in guter Qualität laufen zu lassen. Ja. GTA 5 ist beispielsweise auch so eine Geschichte, kommt auch noch auf der PS3 raus. Da darf ich gar nicht denken, was dann alles auf der PS4 rauskommen kann. Ja. Bin eigentlich ja kein so Sony-Konsolen-Fan mehr, ja. Aber da muss man schon sagen, dass da Sony hier wie immer die richtigen Wege beschreitet, was die technischen Leistungsdaten anbetrifft. Sehr gut, ja. Da quasi keine, nicht sparen am falschen Ende, aber auch nicht eben die Tatsache aus den Augen verlieren, dass es eine Konsole ist und die wird für die nächsten Jahre dann wieder ausreichend sein. Und die Entwickler strengen sich offenbar bei den Konsolen eben mehr an als bei der PC-Programmierung. Da ist es halt einfach zu sagen, okay, dann braucht derjenige eben eine neue Grafikkarte, wir setzen das voraus und das voraus, die CPU, so viel Speicher, die Grafikkarte, zack, fertig, dann brauchen wir uns nicht mehr großartige Mühe zu machen, während eben auf den Konsolen das Programm so lange optimiert werden muss, bis es auf der Konsole läuft. Und zwar so, wie die Konsole ist. Ja, da gibt's nicht. Ja, da muss der halt eine neue Grafikkarte reinsetzen in die Konsole. Das gibt's nicht, sorry. Ja? Und deswegen ist es eben doch möglich. Erinnert mich immer so ein bisschen an die Amiga-Zeiten früher, ja? Als man jeden Monat, jedes Jahr gesagt hat, boah, dass das möglich ist auf dem Amiga, das ist ja der absolute Wahnsinn, ja. Die Spiele sind immer besser geworden. Wenn man sich da die ersten Spiele anguckt auf dem Amiga, da ist einem die Kinnlade runtergefallen, ja. Und dann ging es immer weiter und immer weiter und immer weiter ist einem die Kinnlade runtergefallen, ja. Weil man immer gedacht hat, ja, jetzt geht nichts mehr. Also besser als das geht nicht mehr. Und dann kam der nächste Programmierer und hat wieder ein Spiel rausgemacht, das noch besser aussieht, das noch mehr Features hatte und man war dann wieder sprachlos. Boah, boah, boah. So ist das nun mal. Ne? Das war's für heute von der Rios Wochensicht. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder eigene Themen habt, könnt ihr mir die zugehen lassen. Ihr findet mich auf Google Plus Rios Wochensicht, einfach oben auf Google Plus Rios Wochensicht eingeben. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, rio wieder mit Y, ja. Und die ganzen Links und Informationen, die findet ihr wie immer auf wochensicht.thenetcast.com. Immer an die Mehrzahl denken, ja. Thenetcasts.com mit S hinten dran. Ja, dann landet ihr wieder irgendwo anders. Ich hoffe, euch haben die Themen heute auch wieder gefallen. Auch wenn ein paar vielleicht kontrovers waren davon. Und ja, damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche. Tschüss!